Was ist das? Das ist mein Auto. Ist das BMW? Nein. Ist das VW? Nein. Ist das Mercedes-Benz? Vielleicht. Was ist vielleicht? Halb BMW und halb VW.